ob ich Angst hab vor dem Grab oder ob ich Angst hab viel, viel mehr vor dem Sein. Durch den Schlick und durch den Schnee, niemand sieht herab zu mir und spendet Applaus. Dem Azur ist ganz egal, mein privates Jammertal, ob ich meine Hacke schmink oder Fernseh zu Haus.